Hier ist auch mal. Hier ist auch mal ein. Ja, erstmal ganz zu Anfang noch irgendjemand Übersetzung, dass eine übernimmt Translation, alguien necesita traducciones. Okay. Also es ist für alle okay, wenn wir es auf Deutsch machen. Es gibt in der Ecke eine Flüsterübersetzung. Auf Englisch? Auf Englisch oder auch nicht. Aber ja, also hier hinten haben wir zwei Leute, die gerne eine Englischübersetzung bräuchten. Ich habe mich dazu bereit erklärt, das zu machen, aber wenn es da sowieso schon jemanden gibt, der das tut, vielleicht setzen Sie einfach drüber. Aber genau. Ich würde das machen, wenn du aber Lust hast, das zu machen, dann ja. Vielleicht okay. Wechseln wir uns einfach nach der Hälfte ab. Okay, alles klar, super. Dann fange ich erstmal an und dann. Ja. Okay. Ja, krass, dass so viele Leute da sind. Wir haben irgendwie nicht mit ganz so viel gerechnet. Aber das ist schön. Ich hoffe, es kommen alle zu Wort oder zumindest viele zu Wort. Genau, so vorweg, bevor wir anfangen, wollten wir noch mal kurz was zum Kalabalik sagen. Das haben vielleicht einige mitbekommen. Gestern wurde in Kreuzberg, gab es Razzien zum Kalabalik und auch vier Privatwohnungen. Das ist so eine anarchistische Bibliothek und ist eben auch ein Ort, wo Nachbarn zusammenkommen. Und gerade deshalb, weil wir das eben auch als Angriff auf Strukturen von uns verstehen, die sich versuchen, von unten zu organisieren, finden wir es gerade in dem Raum auch total wichtig, mit dem Kalabalik sich solidarisch zu zeigen und zum Beispiel zu spenden. Wir haben da eine Spendendose aufgestellt, da gibt es auch Infomaterial dazu. Genau, alles, was in diese Spendendose kommt, geht ans Kalabalik. Denen wurden alle ihre Computer weggenommen und sie brauchen wirklich viel Geld. Und außerdem wird es am Samstag um 18 Uhr in Neukölln eine Demo geben, also die Demo gibt es sowieso, die ist für anarchistische Gefangene. Und es wird jetzt dazu aufgerufen, sich für das Kalabalik auch dieser Demonstration anzuschließen. Genau. Ja, das ist erstmal Bescheid. Ja. Erstmal wieso wir hier sind, oder beziehungsweise warum wir das organisiert haben. Wir sind ein Teil vom Kiezhaus Agnes Reinhold, wir sind von der Green Neighborhood Organizing. Uns gibt es seit ungefähr einem halben Jahr und wir beschäftigen uns mit nachbarschaftlicher Organisierung. Ja. Und wir sehen das Ganze einerseits als ein Austausch von Perspektiven, andererseits ist es für uns als Neighborhood Organizing AG auch ein interner oder beziehungsweise selbstbildender Prozess, wo wir selber uns bilden. Ja, uns war es so ein bisschen wichtig, oder beziehungsweise wir haben geschaut, wann wir das machen, und haben uns überlegt, dass wir das bei den Chaos- und Diskussionstagen machen, weil wir dachten, dass es vielleicht auch nochmal andere Menschen erreicht, die noch nicht so mit nachbarschaftlicher Vernetzung und Organisierung sich auseinandersetzen. Und für uns ist das ein sehr wichtiges Thema überhaupt, dass wir das auch in solche Kreise mit reintragen können. Ja, wir wollen das Ganze als einen längerfristigen Austausch natürlich auch stattfinden lassen. Das heißt, es soll nicht beendet sein mit dieser Veranstaltung heute, sondern es soll fortgeführt werden. Und wir wollen es danach auch noch mit Menschen, die Interesse haben, zusammensetzen und weiter über das Thema diskutieren. Ja. Kurz zum Ablauf. Genau, hier in der Mitte steht ein Mikro, ihr habt das schon alle gesehen. Das kommt vom A-Radio. Wir haben überall so gelbe Punkte aufgeteilt. Wenn ihr sprecht und nicht aufgenommen werdet, zeigt ihr den Punkt, dann weiß die Person, die das Radio macht, Bescheid, dass es dann ausgeschaltet wird. Außerdem entstehen hier Störgeräusche, wenn ganz viele Handys an sind. Also wäre es total toll, wenn ihr euer Handy ausmachen könntet, damit da keine Störgeräusche dann im Podcast entstehen. Genau, zum Ablauf. Wir haben auf jeden Fall so gegen 17 Uhr eine Pause eingeplant, aber wir haben auch nach Bedarf, könnt ihr euch melden und sagen, dass die Pause dann einberufen wird. Wir fangen an mit einer Vorstellung der Gruppen. Wir haben bestimmt ein paar Gruppen eingeladen, aber es sind noch viel mehr hier, als die wir eingeladen haben. Und sind so die ersten fünf Punkte, also Struktur, zu den Perspektiven, die Erreichung der Arbeit und Bezug zur Nachbarinnenschaft, zusammenfassen in einer Vorstellung. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr, dass so jede Person, jede Gruppe 5 Minuten Redezeit etwa hat. Da habe ich dann einmal so kleine rote Punkte, die heißen so langsam zum Ende kommen und dann nach einer Minute bis 2 Minuten würde ich dann die große rote Punkte setzen. Ja. Dann würden wir mal anfangen. Wir haben uns gedacht, wir fangen mit den ersten 5 Fragen an und nehmen uns so eine Stunde Zeit, dass sich die Gruppen erstmal, oder die Menschen, die hier sind, in Gruppen vorstellen können. Und ja, ihr habt alle, glaube ich, so ein Zettel auf eurem Platz gehabt. Und ja, wir wollen die ersten 5 Fragen anfangen. Hier ist noch einer. Das kommt schon wird. Und natürlich machen wir uns Gedanken über Angebote, die geschaffen werden können, wie Sprachcafés, Beratungen, aber einfach auch einen Ort, um zu sitzen, zusammen zu sitzen, was zu trinken, so und sich auszutauschen. Und viele Angebote werden halt erst über die Menschen kommen, die dann das Kiezhaus, wenn es denn dann die Räume gibt, dann erst formulieren. Also die Idee ist halt Menschen, die vielleicht noch nicht organisiert sind, die vielleicht aktuell noch ganz allein und individuell irgendwie ihren Alltag bewältigen, wo sowas ist wie Jobcenter-Stress, Rassismus, rassistische Polizeigewalt, Kontrollen, aber auch so klassistische Gewalt, so einfach fiese Arbeitsbedingungen, also diese ganzen Dinge, die sie halt vielleicht jeden Tag spüren und die wir halt auch kennen, also die Leute, die gerade halt schon im Organisierungsprozess sind und dass darüber halt aber auch so eine Art gemeinsame, immer stärkere Bewusstsein Werdung anfängt, dass wir halt eben nicht alleine damit sind, dass wir nicht individuell daran schuld sind, so, dass wir halt im Jobcenter Ärger haben oder dass wir halt rassistisch konnotiert werden, sondern dass da halt Strukturen dahinter stehen. Staatliche Strukturen, die uns kriminalisieren wollen, die uns auch irgendwie ja, auseinandertreiben wollen, spalten wollen. Und das Kiezhaus soll halt ein Ort sein, wo Menschen zusammenkommen und sich gemeinsam mit diesen Themen beschäftigen und auch gemeinsam organisieren. Das ist die Idee. Und ja, aber wie gesagt, gerade noch Raumsuche. Und aktuell ist es halt eher so, dass wir mit so einer sogenannten NachbarInnenbefragung, also mit einer Befragung in die, also, ja, in die Nachbarinnenschaft gehen, um Menschen erstmal so aufzunehmen und fragen, was beschäftigt euch eigentlich? Was sind eure Alltagsthemen? Wo braucht ihr Unterstützung oder was erwartet ihr von dem Kiezhaus? Das sind gerade so die Themen. Genau, dann würde ich jetzt mal was zur Struktur sagen, die wir jetzt gerade haben. Und zwar bestehen wir aktuell aus 5 Arbeitsgruppen. Und zwar einmal genau Neighborhood Organizing, da gibt es eine Public Relations Gruppe, eine Finanzen- und Mitgliedschaften-Gruppe, eine Gruppe für Refinding und gerade neu in der Gründung eine Gruppe, die eine Community Kitchen, also genau regelmäßiges Zusammenkochen und Essen veranstalten will. Und wir haben halt gerade einmal im Monat eine General Assembly, also eine große Versammlung mit allen Gruppen und allen Leuten, die irgendwie gerade an dem Prozess beteiligt sind. Und treffen uns dann wirklich den kompletten Tag lang, essen auch zusammen Mittag und machen sowohl, also diskutieren halt über richtige Sachen, die anfallen, aber haben auch bestimmte Themen, denen wir uns halt widmen wollen, wo wir auch so inhaltlich, also so zum Beispiel wie dem Thema, wie hängt soziale Arbeit mit dem Kiez oder mit einem Kiezhaus oder einer Politisierung von der Nachbarschaft zusammen und solche Sachen, also machen wir halt sozusagen auch bildungsmäßig da. Genau, ich würde einmal kurz mit der Struktur weiter und dann... Ich habe da die vierte Gruppe einfach akustisch nicht verstanden. Ah, okay. Da geht es um Roomfinding, darum den Raum zu finden. Genau. Okay. Ja. Genau, und dann gibt es halt einmal in der Woche ein Treffen, wo sich die Delegierten aus den jeweiligen Arbeitsgruppen treffen und zurücktragen, was halt gemacht wurde, was passiert ist, was für Fragen offen sind oder was für Sachen angefallen sind. Genau, und die Gruppen treffen sich dann jeweils aber auch meistens so einmal die Woche. Und sobald wir dann halt einen Raum haben, wird sich wahrscheinlich aber diese Struktur, zumindest was die Arbeitsgruppen betrifft, nochmal ein bisschen ändern, weil es dann halt andere Gruppen natürlich wichtig sind. Also die Raumsuchegruppe brauchen wir dann natürlich nicht mehr, sondern die wird sich dann vielleicht in eine Raumgestaltungsgruppe ändern oder halt noch mehr Gruppen dazu kommen, die sich zum Beispiel um Bildung kümmern, um andere, um Veranstaltungen, die stattfinden sollen und solche Sachen. Genau, und vielleicht auch nochmal wichtig, wie halt so Entscheidungen gefällt werden. Also wir haben auch schon, dass die einzelnen Arbeitsgruppen einen gewissen Vertrauensvorschuss haben und wir dann auch sagen, okay, die dürfen auch, können auch sozusagen Sachen entscheiden, aber bei allen Sachen, die so mehr Grundsätzliches betreffen oder eben uns sehr wichtig und für alle irgendwie ja, von Bedeutung erscheinen, die werden halt auf der großen Versammlung nochmal besprochen. Und wir haben auch ein Online-Forum, wo halt solche Sachen auch nochmal irgendwie gepostet werden oder Sachen, Leute vielleicht ein Veto einlegen wollen oder so, wenn einlegen können, wenn ihnen irgendwie was gar nicht gefällt. Genau. Und es, uns ist halt besonders wichtig, dass wirklich auch die Sachen, also die Gruppen halt transparent arbeiten, immer halt Protokolle schreiben, dass alles in dieses Online-Forum kommt und dass halt immer die wöchentlichen Treffen halt immer zurückgetragen wird, was gerade in den Einzelgruppen passiert, damit wir auch einfach wissen, was so, genau, was so ein Vorgang ist. Ja. Das Kiezhaus? Ja, das war das Kiezhaus, ich weiß nicht, das ist schön. Es gibt noch andere Gruppen, die wir auf jeden Fall eingeladen haben, die hier sind. Vielleicht wollen die auch immer weitermachen, aber es steht natürlich jeder Person offen, die auch keine Einladungsmail bekommen hat und einfach so hergefunden hat, eine Karte oder sonst die Veranstaltung zu sprechen als Einzelperson. Ich muss das immer anfangen. Genau, also sozusagen, ich bin Philipp von der Solidarischen Aktion aus Neukölln. Ich auch. Und ich bin Tom. Genau. Ich würde mal anfangen und dann ergänzen. Also Solidarische Aktion Neukölln, kommt aus Neukölln. Und wir treffen uns seit Oktober 2017, seit letzten Jahren, hatten davor aber sozusagen fast ein Jahr Vorlauf, in dem wir viel diskutiert haben, was wir machen wollen, in dem wir auch viel Erfahrung, die wir in anderen Gruppen gemacht haben, sozusagen reflektiert haben und daraus ausgehend sozusagen sehr kleinteilig uns auch teilweise an Strukturfragen verloren haben, aber sozusagen auch trotzdem zu Ergebnissen gekommen sind. Das war ein langer Vorlauf, aber seit 2. Oktober starten wir. Das Prinzip ist, und das ist auch der zentrale Ort, ein offener Anlaufpunkt, wo alle Leute kommen können, die Stress haben in den Problemen oder in den Bereichen Wohnen, Arbeiten und Jobcenter. Genau, also sozusagen alle mit Grundsicherung sozusagen zu tun haben. Da antworte ich jetzt, glaube ich, schon auf die Frage 3, weiß nicht genau, sozusagen auch, dass alle, die bereit, also sozusagen, dass wir so eine relativ strikte Regelung haben, dass alle auch bereit sein müssen, sozusagen über das eigene Problem, das sie haben, den eigenen Stress in dem Bereich auch öffentlich zu reden und auszutauschen. Und sowohl Unterstützung zu bekommen, aber auch Unterstützung zu geben. Das ist sozusagen keine harte Linie, dass Leute dann sofort weggeschickt werden, die das aktuell nicht erfüllen können, aber sozusagen eine generelle Bereitschaft wollen wir schon voraussetzen. Aber auch natürlich daran arbeiten, dass sozusagen Leute sich mehr trauen, als sie vorher vielleicht sich getraut haben. Und das Prinzip ist kollektive Beratung und gegenseitige Unterstützung, gegenseitige Hilfe. Das heißt, bei dem Anlaufpunkt, es gibt auch einen Ablaufplan auf der Homepage, falls euch das interessiert, das ist sozusagen genau geschildert, wie der Anlaufpunkt abläuft. Der findet also zweimal im Monat statt, den ersten und dritten Dienstag von 17:30 bis 20 Uhr. Und genau, das besteht zum einen aus einer Vorstellungsrunde, wo wir ihren Stress nennen und tatsächlich alle ihren Stress nennen. Das war so eine Idee, sozusagen, um von dieser Trennung zwischen Betroffenen und Aktivistinnen wegzukommen, dass tatsächlich alle einen Stress haben müssen und den aber auch nennen. Und dann gibt es sozusagen die, die darüber reden wollen oder auch müssen, weil gerade ein aktueller Bedarf ist, können das ein bisschen ausführlicher tun und dann beraten wir gemeinsam, was die nächsten Schritte sind und verabreden uns dann für den Bürotag, der jeden zweiten und vierten Dienstag stattfindet. Also im Bürotag sozusagen können dann alle Leute kommen, die einmal beim Anlaufpunkt waren und da arbeiten wir dann Sachen ab, schreiben einen Brief zusammen, recherchieren Dinge, Workshops sozusagen, wo wir uns gegenseitig Neues beibringen. Genau, der offene Anlaufpunkt ist also der zentrale Ort, auf wo wir Entscheidungen treffen und Aktionen planen und aber auch immer sozusagen so kleine Bildungseinheiten haben. Also so, es gibt ein Thema des Tages und jede Person, wir ermutigen sozusagen alle Leute, uns selbst auch sozusagen sowas mal zu übernehmen, zu machen, so einen kurzen Input zu irgendeinem Thema vorstellen. Es hat eine Person zum Beispiel erzählt, wie sie erfolgreiche Modernisierung verhindert hat, indem sie einfach sitzen geblieben ist in der Wohnung und nicht rausgegangen ist. Und wurde die Modernisierung ihrer Wohnung abgesagt. Oder wir hatten mal ein Thema sozusagen zur Grundsicherung. Genau, also das, wir haben auch einen Workshop gemacht, wo wurde ein Buch vorgestellt. Das ist natürlich keine Momente, die auch beim Anlaufpunkt stattfinden. Dann gibt es noch ein Wochenende und Versammlung, das sind die Reflexionstreffen, wo wir darüber reden, was gut war, was schlecht war und so weiter. Ziel sozusagen, oder die Ziele der Arbeit, ist genau sozusagen, dass wir einen solidarischen Ort im Kiez aufbauen wollen. Was sozusagen einerseits vielleicht ein bisschen schematisch, also subjektiv bedeutet, dass also aus individuellen Problemen gemeinsame Probleme gemacht werden, also ähnlich wie die Fragen, die wir schon ein bisschen in die Richtung. Und das ist die Erfahrung sozusagen jetzt auch bei dem Anlaufpunkt, aber auch davor, dass viele Leute halt erstmal sich schämen und Angst haben und ohnmächtig fühlen, sozusagen auch wenn sie zu uns kommen. Und dass wir versuchen, einen sicheren Ort zu bauen, sozusagen, in dem es möglich wird, diese Scham zu überwinden. Und deswegen war auch die Idee mit dem einmal in der Gruppe das Problem besprechen, sozusagen, das ist schon ein erster Schritt, ist tatsächlich das mal öffentlich zu machen, öffentlich zu reden und öffentlich zu benennen, sozusagen, und darin auch zu erfahren, dass es anderen genauso geht. Und sozusagen auch damit verbunden, ein wichtiger Punkt zu erfahren, dass man anders mit diesen Problemen umgehen kann, als vielleicht Beratungsstellen oder Behörden, also sozusagen ganz anders mit denen umgehen kann. Und eben auch, dass eine politische Aktion oder sozusagen eine politische Aktion sozusagen genauso eine Bearbeitung der eigenen Probleme ist, wie eben tatsächlich einen Brief an Namen zu schreiben. und aber auch objektiv sozusagen wollen wir unsere Perspektive spucken, aufbauen auf Behörden, für Mieterinnen und Chefs und durch Aktionen, Mobilisierungen auch sozusagen daran wirken, dass die Leute, die den Stress haben und das Scheiße tun, wie es läuft, davon sind wir überzeugt, tatsächlich sich auch wehren und sozusagen gemeinsam sich an Aktionen beteiligen. Also dass so die Gruppe der Aktiven sozusagen durch. Genau, also ergänzend vielleicht dazu, also zentrale Schule halt auch so ein bisschen neben diesem Modell der solidarischen Alltagskonfliktverarbeitung und solidarischen Unterstützung, dass wir eben auch den Stress tragen wollen, wo er herkommt. Also das sind so unsere zwei Teile sozusagen, dass wir einerseits eben uns gegenseitig stärken wollen, gleichzeitig halt aber auch den Stress dahin tragen zu den Verursachern und genau, eigentlich perspektivisch halt auch Aktionen vorbereiten wollen. Wir sind ja noch nicht so super lange am Start und wir sind auch so ein bisschen, was halt vielleicht auch noch so zu ergänzen ist, wir wollen auch gezielt langsam wachsen. Wir sind jetzt nicht so daran interessiert, dass wir schnell irgendwie möglichst viele Leute werden, sondern wir wollen lieber es irgendwie beständig angehen, uns lieber selber auch nicht so viel Stress machen und uns nicht zu selber fordern und irgendwie gucken, wie das funktioniert. Ein Teil davon ist halt auch, dass wir versuchen, regelmäßig auch im Kiez irgendwie vor Ort und sichtbar zu sein. Also wir versuchen schon so circa alle zwei Wochen, das klappt immer nicht so gut, aber sagen wir mal circa alle zwei Wochen, einen Infostand zu machen oder vom Jobcenter zu flyern. Und genau, das sind eben halt so vielleicht auch noch so Regelmäßigkeiten, die wir natürlich auch machen oder auch zu einem Vernetzungstreffen gehen und so weiter. Machen. Aber vor allem halt auch, dass wir wir arbeiten daran, experimentieren sozusagen, wie wir es schaffen können, Leute zu erreichen, die vielleicht irgendwie anders sind als wir oder die eine andere Sprache sprechen als ich und so weiter oder Leute, die ein anderes Problem haben und Leute, die eben vielleicht nicht politisch aktiv sind und so. Und genau, das ist so ein bisschen auch unser Probierfeld gerade. Okay. Erstmal soweit zur Vorstellung von Dankeschön. Damit ich gerne weiter oder vielleicht, also ich will so ein bisschen Abwechslung, also da sitzen noch zwei Gruppen und da hinten, und du sitzt da, da hinten sitzt noch eine Gruppe, glaube ich. Aber um das mal so ein bisschen, also ich würde es, glaube ich, gerne ein bisschen abwechselnd machen, weil wir verschiedene Gruppen haben, die nicht alle aus Deutschland sind, damit wir nicht erst alle aus Deutschland haben und danach alle anderen, sondern Perspektiven so ein bisschen abwechseln können, vielleicht eine von euch beiden oder hier. Wir wollen. Genau, also eine von euch beiden. Okay. Hallo. Danke für die Einladung. Also ich komme aus Paris und wir haben da ein selbstorganisiertes Sozialzentrum, das sich Freidom nennt. Das bedeutet unsere Haus, Hausbruchschicht. Also das ist ein besetzte Haus mit 50 Leuten, die da wohnen. Und davon sind auch viele aus Tschetschenien, deshalb wird es auch so genannt. So die Idee ist im November oder Dezember 2016 zu uns gekommen, dass wir viel Waren, die in demselben Viertel Häusern besetzen haben und politisch aktiv waren. Aber wir hatten keinen Ort, um uns zu organisieren. Und das war so am Anfang dieser Tour. Und wir haben dann so ein riesiges Gebäude gefunden und gedacht, dass das nicht nur ein politischer Ort oder nur ein Ort für Aktivitäten sein könnte, sondern auch ein Ort, wo Leute wohnen könnten. Und wir haben jetzt das Gebäude seit Mai 2017, so ein Jahr jetzt. Wir hatten so am Anfang so mehrere Ziele sozusagen. So einerseits wirklich einen Ort zu haben, um das Plenum zu organisieren, Diskussionen und so weiter, was wir in unserer Vierter gar nicht hatten. Und dann ist da auch diese zweite Teil, so mehr also Nachbarschaftsorganisation dazu gekommen, was auch so von einem, so ich glaube, wir hatten nicht alle dieselbe Idee von dem Ort. Wir haben das auch sehr schnell gemacht und jetzt glaube ich, dass wir das vielleicht ein bisschen mehr nachgedacht haben könnten. Aber ja, also es gab diese verschiedene Richtungen sozusagen. So wie, ja, also jetzt gibt es mehrere Aktivitäten, die von Sprachkurs bis zu Boxen oder Anti-Werbungsgruppen, die sich bei uns treffen, zum Beispiel. Und ja, genau, so die Hälfte von der Gebäude ist für Aktivitäten und die andere Hälfte von die Leuten. Wir organisieren uns mit einem Treffen jede Woche, Montag, wo wir zuerst die Woche organisieren, dann kommen die Vorschläge für Aktivitäten. Und dann versuchen wir auch ein bisschen Zeit zu haben, um über die Probleme oder die größeren Themen zu diskutieren. Aber das ist vielleicht nicht genug. Ich bin sehr beeindruckt von der Präsentation von der Kiezhaus hier, wo alles sehr gut organisiert ist. Und ich glaube, vielleicht ist das zu viel, ich habe keine Ahnung, aber mindestens das. Wir sind nicht genug organisiert, glaube ich. Es ist interessant zu sehen, dass Leute das auch anders machen können. So zur Nachbarschaftsorganisation, was eigentlich das Thema ist. Es gibt einen Teil von unseren Aktivitäten, die dazu geeignet sind, aber auch nicht alle. Und das ist auch für uns so, dass wir drei verschiedene Arten von Menschen zu tun haben. Ich weiß nicht, wie ich das nennen könnte, aber so, es gibt einerseits die Leute, die da wohnen, so 50 Leute, und davon auch 20 Kinder. Und die nicht unbedingt politisch sind und die auch viel sind einfach gekommen, weil sie keinen da hatten, keine Haus. Es gibt dann die Nachbarschaft und es gibt auch die Leute, die für politische Aktivitäten kommen und manchmal auch von anderen Teil von Paris. Und wir versuchen so ein bisschen diese drei verschiedenen Ligen so auch zusammen zu bringen und dass es auch Austausch geben könnte. Aber ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil zu ein paar Leuten spricht, wird nicht mit anderen Leuten funktionieren. Wir hatten am Anfang wirklich das Ziel, so Beratungsstellen zu haben, was auch nicht ganz gut geklappt hat, weil, glaube ich, wir vielleicht nicht genug Energie hatten. Aber zum Beispiel, es gab verschiedene Projekte über Wohnungsberatung, aber dann ist es mehr zu irgendwas anderes. Wir haben das nicht wirklich geschafft und das ist so mehr ein so Workshops über wie man Häuser besitzen kann geworden ist, was auch sehr interessant ist, aber was vielleicht für den Nachbarn auch nicht so interessant war oder sorry, es ist nicht so klar. Und Ja, es gab diese Frage ja über so Basisorganisierung und was wir damit verstehen. Und, okay, dann sage ich das. Auch aus dem Kreis kann immer Zwischenfragen kommen. Ne? Also wenn es Nachfragen gibt an die Gruppen, dann so könnt ihr euch das vielleicht notieren und am Ende, wenn sich alle Gruppen vorgestellt haben, haben wir nochmal Raum für Nachfragen. Ist das okay für alle? Also du warst gerne, oder? Ja. Alles klar. Also wir sind von der Gruppe Polkartautonomie Magdeburg und Finsterwalde und in den beiden Städten Polkartautonomie Magdeburg und Finsterwalde. Und wir haben in beiden Städten jeweils auch einen Infoland, den wir bearbeiten. Einmal in Finsterwalde gibt es den seit 2014. In Stadtfeld, in dem Viertel, wo wir hauptsächlich arbeiten, in Magdeburg, ist seit Ende 2007, Anfang 2008. Ja, unsere Struktur sieht so aus, dass wir halt auch jeweils in AGs arbeiten. Die größte AG von uns ist jeweils in den jeweiligen Städten die Gruppe Stadtwerkamp. Und dadurch arbeiten wir halt auch mit den Infoläden. Alle unsere Entscheidungen treffen wir in Konsens, also jedes einzelne Mitglied hat das gleiche Stimmrecht. Und nur wenn keinerlei Konsens erlangt werden kann, stimmen wir halt ab. Und selbst dann bei der Abstimmung kann dann nochmal geguckt werden, wie das so ist halt. Die Infoläden jeweils organisieren sich über eine Vollversammlung. Das funktioniert auch mal besser, mal schlechter. Zu den Vollversammlungen wird halt regelmäßig eingeladen. Das kommt halt immer darauf an, welche Personen jeweils gerade jetzt für Magdeburg die Initiative übernehmen, halt die Vollversammlung einzuberufen. In Magdeburg haben wir jetzt das Problem, dass wir gerade, was heißt das Problem? Wir haben gerade keinen rechtlichen Status, das heißt, wir wurden gekündigt, haben jetzt aber Miete überwiesen und der Vermieter hat die Miete angenommen. Und wir sind da gerade in der zweiten Kampfphase quasi für den Erhalt des Landes. Genau, die Perspektive halt für die jeweiligen Infoläden, in denen wir uns aktiv beteiligen, ist halt gerade die nachbarschaftliche Organisation, das Erreichen der Leute und gleichzeitig aber auch der Raum, um einen Raum zu schaffen, in dem sich kollektiv an dem soziale Zeit miteinander verbracht werden kann. Halt. Gerade in Magdeburg ist der Infoladen ist jederzeit zugänglich für alle Menschen. Das heißt, er kann auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten genutzt werden, um einfach beisammen zu sein und kollektive Zeit miteinander zu verbringen. Der Infoladen hat im Moment zwei regelmäßige Öffnungszeiten. Das ist einmal Mittwoch zu einer Fokü und am Sonntag zu einem Frühstück. Aber zwischendurch wird er halt trotzdem von den Leuten, die dann halt nicht hinter geschlossenen Rollläden sitzen wollen, trotzdem mal wieder aufgemacht, um halt Verbindungen mit den Leuten, um halt einfach nur eine Auswirkung zu haben und halt den Zugang einfacher zu machen. Genau, im Moment durch den rechtlichen Status, jetzt gerade in Magdeburg, hinken wir so ein bisschen hinterher, weil wir nach einer Analyse halt der Probleme, dadurch, dass der Infoladen ja schon so relativ lange besteht, haben wir halt überlegt, okay, was haben wir falsch gemacht, weil der Infoladen war so ein bisschen festgesteckt in seiner Richtung, wo es hingehen sollte. Haben wir halt geguckt, dass wir den Charakter des Ladens auf jeden Fall ändern müssen, dass er halt raus muss aus diesem subkulturellen Ghetto, in dem er sich befunden hat. Und da hängt man jetzt aber auch selber so ein Stück weit hinterher, quasi in der Situation, in der wir uns befinden, weil wir uns halt, wir wollen jetzt kein Geld in Renovierung stecken oder keine Arbeit halt so rein materiell reinstecken. Das heißt, wir versuchen jetzt halt wieder vermehrt Aktivitäten zu entfalten, auch um die Nachbarschaft wieder mehr zu zu animieren und denen zu zeigen, dass wir nicht nur irgendwelche extremistischen Spinner sind halt. Dazu muss gesagt werden, dass halt der Impfladen im Moment neben dem libertären Zentrum in Magdeburg das einzigste andere linke Projekt ist. Und wir jetzt erst wieder im Januar hatten erst wir die letzte Razzia im Zusammenhang mit einem Angriff auf eine Polizeiwache in Magdeburg halt, im Zusammenhang mit dem G20. Und das ist die vierte Razzia halt, die das Haus des Infolands jetzt erlebt hat. Und von daher gehend wurde halt sehr viel Stimmung gemacht, auch medial gegen den Laden. Und halt um diese Vorurteile abzubauen, gucken wir jetzt, dass wir wieder mehr Aktivitäten entfalten und die Leute reden. Genau, halt mit der Arbeit, wie wir erreichen wollen, ist einmal natürlich die Nachbarschaft. Einmal die Nachbarschaft und darüber hinaus alle Unterdrückten halt in Stadtfeld. Oder alle Menschen, die von Unterdrückung betroffen sind. Hinsichtlich halt ihrer Klasse, hinsichtlich der Unterdrückung von Patriarchat, von Rassismus und so weiter. Auch das, die Leute wie überall, mal besser, mal schlechter. Darüber hinaus sehen wir uns halt aber auch selber als Teil der Unterdrückten und jeder Einzelne von jeder, der den Laden betritt, halt, ist genauso Teil der Unterdrückten. Jeder Einzelne von uns hat Mietprobleme, jeder Einzelne hat Probleme vielfältigster Art und Weise, ob es jetzt auf dem Amt ist oder im Job. Und daraus ergibt sich auch unsere Organisierung. Die Organisierung soll immer Selbstorganisierung sein, das heißt auf Augenhöhe. Aber wir gucken halt auch, was sind unsere eigenen Probleme, weil wir uns selber als Teil als Teil dessen begreifen, die halt von dieser ganzen Scheiße betroffen sind. Und da setzt halt unsere Selbstorganisation an. Das heißt halt, zum Beispiel gibt es einen Sportraum in Magdeburg im Infoladen. Das heißt, da wurde halt gebrochen, okay, es konnte kein Sport gemacht werden, ohne keiner hat so viel Geld, um ständig jetzt zu McFit zu rennen oder irgendwie sowas. Und es gab ein Bedürfnis danach, einen Raum zu haben, wo Sport gemacht wird. Das heißt, das war einer der Anlasspunkte von uns halt, okay, wir brauchen einen Sportraum. Das gleiche mit der Rechtsberatung, die auch jeden Mittwoch stattfindet. Weil die Leute ständig Probleme hatten, nicht nur jetzt mit politischen Delikten, sondern auch jetzt mit Straßendelikten halt, wie mit Schwarzhandel erwischt und so weiter. Und wir da nicht die Leute suchen müssen, sondern die Leute halt ständig schon in unserem Umfeld vorhanden waren. Genau. Unser Bezug zur Nachbarschaft ist positiv, sowohl in Magdeburg als auch in Finsterwalde. Die Erfahrung mit der nachbarschaftlichen Arbeit in Magdeburg ist halt, gibt es schon länger, weil da ich einfach auch, weil es den Laden schon länger gibt. In Finsterwalde noch nicht so lange. Genau, und dazu muss noch gesagt werden, das ist noch ein wichtiger Punkt halt, hinsichtlich Erfahrung mit der Nachbarschaft und Daseinsorganisation. Die gibt es, die wurde halt aber oft immer wieder auch gerade in Magdeburg abgeschnitten durch Repression vom Staat, weil es immer wieder halt so Fahnen gekommen sind und die Leute dann abgebrochen haben, quasi sich in der Nachbarschaft zu organisieren, sondern sich dann halt immer drauf beschränkt, ist jetzt schwer gesagt halt, sondern irgendwie gezwungen waren, dann halt Antirepressionsarbeit zu machen und sich um die Leute, die von den Verfahren betroffen waren und sind, halt irgendwie darum zu kümmern und diesen Mechanismus zu überwinden. Das ist halt auch eine unserer Probleme, die wir so haben. Weitere Gruppen, die hier sind. Wo ist mein Moment nicht so? Ich fange jetzt an. Okay, ich spreche für die Gruppe Sabo. Wir sind auch aus Neukölln. Wir sind ganz jung noch sozusagen. Wie fange ich an? Also wir sind eine anarchistische Gruppe. Und bei uns war es so umgekehrt, wir haben tatsächlich erst angefangen mit praktischen Sachen und haben uns jetzt sozusagen zu einer Gruppe zusammengeschlossen und arbeiten an praktischen Ideen und Umsetzungen und noch weiteren. Unser Anfang hat sich gefunden in einer Organisation von einem Umsonstflohmarkt, den wir gemacht haben, weil wir es wichtig fanden, bei uns selbst auch anzufangen, wenn es um etwas Großes geht, die irgendwie aus der Szene rauszukommen und mit Leuten aus der Nachbarschaft in Kontakt zu treten. Deswegen haben wir angefangen, einen Sonnenflohmarkt zu machen, zu selber einen Raum zu schaffen, wo wir mit Leuten aus unserer Nachbarschaft, wo wir unsere Nachbarn überhaupt auch erstmal kennenlernen und selber auch mal ins Gespräch kommen. Das hat es dann ganz gut angelaufen und im Laufe der Zeit, also einmal im Monat findet das statt jetzt, schon seit über einem Jahr, glaube ich, inzwischen, oder fast ein Jahr, bald ein Jahr, wie auch immer, auf jeden Fall immer am ersten Sonntag, wir sind alle herzlich eingeladen. Genau, aber was wir da machen, ist zum Beispiel eben nicht Werbung über Stressfaktor und so weiter, sondern wir sind halt an die Häuser, wir gehen an die Häuser und die testen und laden sozusagen die direkte Nachbarschaft ein. Damit es eben nicht zu einem Selbstzweck wird, haben wir dann aber natürlich weiter überlegt, den nächsten Schritt einzugehen und haben angefangen, uns halt also auch Gedanken zu machen, wofür können wir diesen Raum, den wir schaffen, wo wir mit unserer Nachbarschaft ins Gespräch kommen, nutzen und dann uns mit politischen Ideen auseinanderzusetzen. Wir sind auch immer noch im Prozess. Ich glaube, es ist auch gut, dass sowas ein Prozess bleibt. Genau, warum dann Nachbarschaft auch wichtig ist, ist, da wir als Anarchistinnen vor allem auch an so der Idee des demokratischen Konföderalismus der kurdischen Bewegung uns orientieren, also es hat uns sozusagen inspiriert und uns auch nochmal daran erinnert, was die Stärke von Kommunalismus als eine Form der Organisierung darstellt und da Selbstorganisierung. Und der erste größere Kreis, den wir ziehen, neben unserem Freundeskreis, das ist nämlich auch ein wichtiger Schritt, den man machen muss, um eben nicht nochmal in einer Freundeskreispraxis zu bleiben, ist dann sozusagen den nächsten Kreis zu schließen, den Kreis zu erweitern zur Nachbarschaft. Und das ist sozusagen ein Schritt, am besten muss man eigentlich, glaube ich, bis zum größten wahnsinnig sein und sagen, irgendwann sind wir ganz Berlin. Und deswegen sind wir auch hier, weil wir natürlich auch mit allen Gruppen daran arbeiten wollen. Genau, also wir sind daran interessiert, revolutionäre Kiezarbeit zu machen, insofern, dass wir halt schon auch nicht verstecken, dass wir Anarchistinnen sind. Wir versuchen immer politische Inhalte auch, also sozusagen Bezüge zu dem herzustellen. Also warum machen wir das umsonst? Warum hat das was mit antikapitalistischer Politik zu tun? Also versuchen wir es immer sozusagen auch zu verorten. Ich glaube, ich finde es ganz gut, dass wir noch nicht mit so Sachen belastet sind. Also klar wäre für uns auch ein Raum ganz cool, den wir nicht haben. Also wir sind gerade in der Brauni. Jeden zweiten Samstag im Monat haben wir da ein Café, was am Nachmittag als ein gutes Café startet, in dem man auch zusammen backen kann für dieses Café, was erstaunlich gut ankam. Also irgendwann hat sich sogar jemand angeboten, der Bäckerausbildung hatte, da einfach einen Workshop zu geben und so Sachen zu tun und sich dann Leute ein, die dann selber auch sich beteiligen, erstmal an so grundlegenden und einfachen Basissachen. Aber genau, und abends findet meistens ein inhaltlicher Teil statt, wie diesen Samstag. Auch das als Werbeeinheit genutzt. Genau. Ich will auch gar nicht so viel weiter erzählen, ich glaube, die grundlegenden Sachen habe ich schon genannt. Wir haben andersrum angefangen, wir sind noch nicht belastet von so, wie halten wir unseren Raum oder Raumsuche und so weiter, sondern wir sind jetzt sozusagen in einer Außenarbeit und sind in stetigen Kontakt mit NachbarInnen und laufen sozusagen rum und reden mit Leuten und machen Bezüge sichtbar, weil ich glaube, ein großes Problem, was wir in Deutschland auch haben, ist, dass so progressive politische Ideen irgendwie Randthemen sind und nicht in im Mainstream ankommen. Das ist, glaube ich, auch etwas, woran wir so arbeiten, Anarchismus in den Alltag zu bringen. Und natürlich stehen wir auch in Kontakt mit unseren Freunden von Sola und finden das total wichtig, was sie machen und unterstützen das natürlich auch. Wir schicken dann die Leute zu euch, mit denen wir so ein Gespräch kommen. Und so kann man zum Beispiel dann auch eine Zusammenarbeit gestalten. Und ich glaube, es ist auch total schön, danke nochmal an die Leute vom Kiezhaus, die das organisieren, dass wir hier in Berlin die unterschiedlichen Gruppen, die offensichtlich ähnliche Ideen haben, auch von anderswo zusammenkommen, um mal in einen Austausch zu kommen. Danke. Danke dir. Noch ganz kurz, du hast gerade so demokratischer Kapitalismus benutzt. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was das bedeutet. Vielleicht magst du es mal kurz erklären. Und dann noch Frauen, die ich glaube. Ganz kurz, aber nur vielleicht nur ganz kurz erklären, woher er kommt. Also, können wir diesen jetzt noch einordnen? Also wirklich nur, wenn du es nicht möchtest, vielleicht mit jemand anders. Und genau, Brownie auch nochmal erklärt. Ich glaube, das ist okay. Okay. Also ich fange mit Brownie an. 53 bis 55 ist auch ein Haus, eine Hausgemeinschaft, der, glaube ich, ja, jedenfalls, die haben einen Gemeinschaftsraum, mehr will ich zu dem Haus, glaube ich, gar nicht sagen, weil ich das nicht so gut kenne, aber es gibt das Erdgeschoss, wo Veranstaltungen auch stattfinden können. Genau, demokratischer Konföderalismus, kurz. Wow, also wenn jemand das schafft, in 3 Minuten gerne. Genau, ich habe es ja auch im Zusammenhang von Kommunalismus gesagt, es ist halt tatsächlich auch eine anarchistisch geprägte Idee, die Öcalan formuliert hat für die kurdische Bewegung, um eben wegzukommen von Zentralen. Also ich fasse jetzt, glaube ich, auf die Hauptkritikpunkte ab. Ich breche es runter auf die Hauptkritikpunkte. Oder was ich auch vielleicht einfach meine These, als ich will jetzt Druck von mir selbst abgeben. Wir glauben, dass, oder was dahinter steckt, ist auch so eine Idee von, okay, Sozialismus und andere progressive politische Ideen haben in der realen, also in der realen Umsetzung nicht funktioniert, weil Zentralismus stattgefunden hat, so viel wie es gab eine Machtkonzentrierung. Das, was sozusagen das Kollektiv produziert hat, hat dann dem Staat gehört, um solche Geschichten aufzubrechen. Und das mit der Idee von Kommunalismus. Und das heißt, dass sich sozusagen die Basis organisiert und dann zum Beispiel auch, also wenn man jetzt die Ökonomie, aber auch Ökologie, also es ist schwierig, ich verliere mich, glaube ich, gerade, weil es gibt sehr viele Aspekte des demokratischen Kommunalismus. Aber ich glaube, das ist das, wo wir jetzt gerade drauf Bezug genommen haben, einfach auch nochmal zur Basis zurückzukehren. Wir finden auch ansonsten politisch an vielen Stellen Anknüpfungspunkte auch dahingehend, dass im demokratischen Konföderalismus oder der Idee, das Konzept, das entwickelt wurde, auch so ganz klar verschiedene Herrschaftsverhältnisse verknüpft miteinander betrachtet werden. Das heißt zum Beispiel, Sexismus ist ein ganz starkes Herrschaftsverhältnis, was das Patriarchat aufrechthält und ganz klar den Kapitalismus stabilisiert. Das muss halt auch aufgebrochen werden, das Thema aller zum Beispiel. Und wir sehen eben halt auch, dass Rassismus, Klassismus, Sexismus alles zusammen wirkt und nicht losgelöst eben auch von der kapitalistischen, also Kritik am Kapitalismus zu sehen ist. Puh, ich hoffe, das ist so schön. Ich glaube, dazu zum demokratischen Konföderalismus gibt es im Rahmen der Diskussionslage heute Abend, also direkt danach, auch im Vortrag. 18 Uhr im Abstand. Ja, vielen Dank, auch nicht ich. Ich würde mich auch schon melden, weil es wäre so ein schöner Übergang. Ja, also, ist das für euch okay? Also bei uns wäre es auch ein schöner Übergang. Okay, also erstmal, bevor ich unsere Gruppe vorstelle, warum sind wir hier? Mir geht es um Neighborhood Organizing, wir sind hier um zu lernen. Das war alles schon mal sehr informativ, weil wir nämlich da keine Praxis haben. Sind aber unsere Tätigkeiten, weil tätig sind wir schon. Wir sind in einer Aufbau- und Propagandaphase. Wir sind eine selbsternannte Kaderorganisation für Kommunalismus in Berlin. Das heißt, wir möchten in unseren Nachbarschaften, da rede ich jetzt von den einzelnen Leuten, Volksversammlungen irgendwann haben, die dann irgendwann in den einzelnen Stadtbezirken so verbreitet sind, dass sie auch mal jemanden in die BVV schicken können, zum einzigen Zweck, dieses Prinzip der Volksversammlungen als Entscheidungsfindung für Politik, die dann gemacht wird und von der Verwaltung gefälligst umzusetzen ist, durchzusetzen. Der demokratische Konföderalismus spielt da insofern eine Rolle, als dass diese Nachbarschaftsversammlung, die jeder quasi im Souverän ist, natürlich sich vernetzen müssen, weil die Bezirke sind so aufgeblasen worden, dass da man nicht eine Nachbarschaftsversammlung für den ganzen Stadtbezirk machen kann. Wir sind da dran, das Buch von Murray Bookchin zu lesen, Die nächste Revolution, an dem auch Öcalan inspiriert wurde. Und die Idee ist halt tatsächlich, Konföderationen von, man kann jetzt sagen, Kommunen, ja, diese Nachbarschaftsversammlungen sind dann quasi Kommunen, die auch eigene Wirtschaftsbetriebe haben, aufzubauen und auf diese Weise der jetzigen staatlichen Organisierung, also ich habe jetzt gesagt, Bezirksversammlung, Senat, Land kommt schon nicht mehr in Frage, desto weniger Bundestag und Europaparlament, ja, sowas aufzubauen. Unsere Tätigkeiten sind Propaganda und Selbstbildung. Das heißt, wir lesen dieses Buch, versuchen uns darüber klar zu werden, ob wir da alles gut oder manches nicht gut finden, weil zum Beispiel, was Öcalan da vorgeschlagen hat und was auch umgesetzt wurde in Rojava, das weicht natürlich auch von dem ab, was dieser Bookchin da verfasst hat. Man kann auch sagen, in Chiapas, in Mexiko ist auch etwas Ähnliches am Start. Ich weiß nicht, inwieweit die das da zur Kenntnis genommen haben, was Bookshin und seine Leute ausgearbeitet haben, unter anderem Janet Deal, seine Frau. Der ist jetzt schon tot, der Bookshin, auf jeden Fall kann man ihn nicht mehr fragen. Aber wir kennen auch jemanden, der direkt bei ihm gelernt hat. So. Ja, wir gehen auf Demos, und zwar auf Demos, wo es auch um soziale Ökologie geht, auf Demos, wo es um Mieten geht, und flyern da, und wir versuchen halt auf die Weise Leute für diese Kaderorganisation herzukriegen, deren einziges Ziel ist, diese Volksversammlung und Konföderation ins Werk zu setzen. Von wer ist denn was? Bei den Gruppen. Ah, ja. Berliner Kommune. Also ich würde es nicht als Kaderorganisation bezeichnen, aber du meinst. Ja. Also eigentlich gehört auf jeden Fall noch dazu, dass wir auch verschiedene Initiativen ins Leben rufen, dabei ins Leben zu rufen. Das ist ein Repair-Café, das ist ein Low-Waste-Café, das sind so verschiedene kleine Sachen, womit auch Nachbarschaft mobilisiert werden soll. Und dann habe ich mich sehr dicht, also uns sehr dicht an dem, was ihr erzählt habt, gesehen. Also auch mit einer Art Fragebogen. Also es gibt verschiedene Strategien. Ja. Einmal mit einem Fragebogen zu gucken, inwieweit sind die Leute bereit, sich über ihre Situation Gedanken zu machen und dies dann auch tun und dann in so ein Treffen zu kommen und sich selber zu aktivieren. Das Ziel ist so ein bisschen kritische Masse. So, also zu gucken, gibt es die irgendwie im Prinzip sehr ähnlich, was andere auch schon erzählt haben. Das ist nur eben mit unserer Strategie, und diese Strategie läuft eben über auch eben im Prinzip über verschiedene Projekte, wie dieses Café, wie diese verschiedenen Cafés. Das sind die ersten, und das zweite ist natürlich, dass wir irgendwie auch versuchen, wirklich Kooperativen mitzugründen, in denen geguckt werden kann, dass man auf dem Prinzip des Kommunalismus, also in der Nachbarschaft, guckt, dass man sich solidarisch gegenseitig unterstützt. Also das würde ich auf jeden Fall als dringende Ergänzung ansehen. Ja. Und noch was, unsere aktuelle Tätigkeit ist, wir bereiten uns vor auf Utopie-WM, die wir auch allen Gruppen empfehlen können, um da ihr Modell vorzustellen. Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Wir bereiten uns aktuell vor auf die Utopie-WM. Ach so, ja. Ja? Ja. Ich habe jetzt das nicht da, aber das findet man leicht im Netz. Ja. Okay, dankeschön. Ja, cool, dass ihr gekommen seid und so was mich echt eingeladen habt. Und ja, Entschuldigung, dass wir nicht wussten, dass ihr existiert. Aber es ist cool, also cool, dass ihr gekommen seid und wir jetzt wissen, dass ihr existiert. Darum geht es ja heute auch. Ich würde dann die weitere Überleitung noch vom demokratischen Konföderalismus. Ich war letztes Jahr aktiv in der internationalistischen Kommune Rojavas in der Demokratischen Föderation Nordsyrien. Und über das Projekt selber will ich eigentlich gar nicht so viel reden, weil wir, glaube ich, so von allen Kommunen im Kommunensystem Rojavas die sind, die am wenigsten Nachbarschaftsarbeit macht, dadurch, dass die Leute halt alle von irgendwo anders kommen. Aber Teil des Projektes ist es ja gerade auch in anderen Strukturen mitzuarbeiten und so weiter. Und dadurch kriegt man halt davon was mit. Deswegen könnte man halt insgesamt über das Kommunen System so ein bisschen reden. Ich selber habe da dann im Schengal gearbeitet, versucht so ein bisschen den Aufbau der Jugendräte und so weiter da zu unterstützen. Und wie gesagt, man muss vielleicht vorher dazu gucken, dass vieles, was da passiert, passiert halt unter ganz anderen gesellschaftlichen Voraussetzungen. Ich glaube, man sollte sich hüten, jetzt irgendwie Dinge direkt zu übertragen und so weiter. Und es müssen deswegen auch ganz andere Sachen getan werden. Es werden halt andere Konflikte und so weiter, aber natürlich kann man immer was lernen aus den Beispielen, wie sie da passieren. Und dieses das Kommunensystem Rojavas oder ganz Nordsyriens basiert halt darauf, dass man, wie gesagt, jede Nachbarschaft oder jedes Dorf in kleinen Einheiten in den Kommunen versucht zu organisieren, die dann Kommissionen bilden, um das Alltagsleben zu regeln, und das halt unter einer demokratischen Kontrolle. Also dass jede Kommune wählt einerseits zwei Co-Vorsitzende, also meistens ein Mann und eine Frau, die dann weitergeschickt werden in die nächsthöheren Gremien. Aber es soll trotzdem versucht werden, so viel von der politischen Arbeit halt da bei der Basis zu belassen. Und dann werden halt wird eine Verteidigungskommission gegründet, die für die Sicherheit in dem Gebiet zuständig ist. Es wird eine Wirtschaftskommission gegründet, die sich im Idealfall das hinkriegt, halt eine Kooperative aufzubauen, die dann die Kommune auch finanziell tragen kann, sodass halt die Leute dann nicht mehr sich privat ihren Kram erwirtschaften müssen. Konflikte im Stadtteil werden geregelt, auch durch Gerechtigkeitskommissionen. Und total wichtig ist, dass halt auf jeder Ebene im politischen System da Frauen halt selbst organisiert sind in autonomen Gremien noch zusätzlich zu dem eigenen Gremium. Das ist einerseits, gibt es dann halt ein extra Frauenverteidigungskomitee auch. Und es gibt in jeder Kommune auch praktisch eine autonome Frauenorganisation, die auch praktisch Beschlüsse umwerfen kann der anderen Kommune. Und grundsätzlich noch dazu, weil hier die Frage ist, von denen, so, nee, da sind wir noch gar nicht, ne? Dann im Schengel habe ich dann zum Beispiel länger im Aufbau der Jugend gearbeitet und da kann man dann so sagen, so, es ist unterschiedlich, je nach Phase, wo das ist, weil gerade dieses Kommunensystem so funktioniert an vielen Stellen schon ganz gut, an manchen Stellen auch noch nicht, weil das halt alles im Aufbau ist und es ist halt so, ne, es sind jetzt 6 Jahre Revolution und das hört sich erstmal viel an und es ist unter den Umständen des Krieges halt teilweise auch nicht so viel und an manchen Stellen ist es noch, sind diese Kommunen schon total weit, haben eine eigene Kooperative aufgebaut, kriegen dadurch ihre Finanzen rein, haben ein Verteidigungskomitee, was halt bedeutet, dass die Leute, die für die Sicherheit im Stadtteil sorgen, tatsächlich komplett demokratisch legitimiert sind und auch aus der Kommission wieder abrufen können. Konflikte werden geschlichtet, wenn irgendwelche Güter zu hochpreisig verkauft werden, dann entscheidet man in der Kommune, okay, das ist jetzt der Deckel, ein Pfund Zucker darf nicht mehr als das und das kosten. Also im Prinzip wird versucht, jeden Teil des Alltags in dieser Kommune zu regeln. Aber da genau halt viele Leute an diese politische Kultur auch nicht gewöhnt sind und so gibt es halt schon auch Initiativkräfte, sage ich mal, da drin und Leute, die sich dem verschrieben haben, diese demokratische Kultur auch nach vorne zu bringen. So, also es ist nicht so, dass sich die Leute dann da irgendwie treffen und aus der Möglichkeit, ein Treffen zu haben, entsteht sofort der basisdemokratische Geist und alle haben das verstanden. Sondern es gibt schon Leute, die sich irgendwie dahinter klemmen und auch viel Arbeit machen und dann halt auch von Tür zu Tür fahren und versuchen, die Leute zu motivieren und erstmal sozusagen so, ey, das macht doch voll Sinn, so für Leute, denen vielleicht auch die Idee von Selbstverwaltung komplett fremd ist, gerade wenn man unter dem Assad-Regime aufgewachsen ist oder jetzt im Schengen, was ja in Frage ist, was noch ein anderer Fall ist, bei der jesidischen Bevölkerung überhaupt nicht mehr glaubt, dass man also halt nur noch sich an vielen Stellen als Spielball äußerer Kräfte sieht, so. Und da wird also aber viel, ich kann jetzt persönlich davon reden, dass ich halt viel mit der Jugendbewegung da gearbeitet habe und da wird halt viel darüber gearbeitet, über Kultur und Theatergruppen und so weiter und so erstmal mit den Leuten in Verbindung zu kommen und sie dann so praktisch in die Jugendzentren zu kriegen. Das ist auch noch ein Beispiel. Also neben der Frauen-Selbstverwaltung hat halt die Jugend auch ihre eigenen Selbstverwaltungsgremien, genauso wie die einzelnen Bevölkerungsgruppen im Sinne von Religionen und auch sprachlichen Minderheiten, dass man halt dass zum Beispiel assyrische Christen haben auch ihre eigenen Selbstverwaltungsgremien, was praktisch dem auch Rechnung trägt, dass es häufig in der Region Konflikte ethnisch aufgeladen sind und es den Leuten halt mehr Sicherheit gibt, wenn sie halt nicht als Minderheit einfach nur in der normalen Kommune sitzen müssen als ein Mitglied, sondern halt die eigene Selbstverwaltungsgremien auch bauen können. Und es wird halt auch versucht, auf allen Wegen an die Leute ranzukommen und ihnen halt diese Ideen näher zu bringen, dass es wirklich funktioniert und dass sie sich selber verwalten können. Und das ist, aber man merkt halt an allen Stellen, dass das nicht so ein, nicht immer ein Selbstläufer ist und dass man, dass das auf jeden Fall angeschoben werden muss, aber sobald halt diese Kultur sich einmal etabliert hat, die Nachbarschaft halt wirklich ziemlich zusammenwächst und also wir haben da auch Orte angeguckt, so, wo das Kommunensystem schon sehr gut funktioniert und Orte, wo es nicht gut funktioniert und man merkt halt tatsächlich den Unterschied, wie viele da sind. Und auch, also Beispielprojekte sind die Malajin, so genannt, also wenn man es direkt übersetzen würde, würde es Frauenhaus bedeuten, das ist wirklich das, was es hier ist, wo sich dann praktisch die autonomen Frauenstrukturen organisieren und dann Fälle von irgendwie häuslicher Gewalt, Zwangsehen oder solchen Dingen gibt, dann können die halt da hingehen und dann wird halt autonom von diesen autonomen Frauengremien halt eine Lösung dafür erarbeitet, eventuell mit dem Frauenverteidigungskomitee zusammen diese Lösung dann durchgesetzt, wenn es möglich ist und nur wenn praktisch überhaupt in diesem Rahmen alle Wege ausgeschöpft sind, erst dann wird es praktisch an so eine Art Gericht überwiesen. So. Und andere Sachen sind wie gesagt schon Wirtschaftskommissionen, das, was ich vorher gesagt habe, das ist erstmal so dazu und erreicht wird aber damit an manchen Stellen halt schon die ganze Bevölkerung. Aber wie gesagt, es ist halt auch eine andere Situation, in der wir uns befinden, weil halt das, sag ich mal, über etwas zentralere Gebilde, was noch besteht, momentan nicht wie hier der Staat dem negativ gegenübersteht, sondern gerade dem gegenübersteht mit dem Ziel, dass die Macht dieser Kommunen sich halt ausweitet. Ich bin vom demokratischen kurdischen Verein, also von Lavdin. Ich selber persönlich bin in der Jugendgruppe, also in der Juan Hazard, also in der freien Jugend, welche sich nochmal in die Jireke einteilt. Jireke ist der Verband der Studierenden und Jireke ist der Frauenflügel sozusagen, also der junge Frauenflügel. Und Pelde ist dann nochmal ein anderer Flügel, der aber sich momentan von uns etwas eher abkoppelt. In unseren Strukturen haben wir halt noch die Frauenstruktur, also Destan, die sich sehr um Soziales kümmert, also sei es so um Familien, die ihre Kinder im Krieg verloren haben, eine Feier, eine Nachfeier zu gestalten, also ein Andenken oder keine Ahnung, Hochzeiten mithelfen zu planen, Frauentage zu planen, mit Frauen, die zum Beispiel häusliche Gewalt hier haben, denen zu helfen, zum Jobcenter zu gehen, Flüchtlingshilfen. Und die meisten, die das machen, sind halt Frauen. Die arbeiten halt mit uns sehr, also mit uns, mit der Jugend zusammen, weil wir als Jugend momentan nur, leider nur sehr radikal sind und nicht sonst sehr auf die Arbeit hier sehr konzentrieren, sondern uns sehr von den Geschehnissen, die halt drüben passieren, sehr verleiten. Und dadurch haben momentan die Frauen, also Destan, gerade halt diesen sozialen Bereich sehr in der Hand. Es wird natürlich viel nach dem demokratischen Konfederalismus gearbeitet. Also die Strukturen, die er erzählt hat, sind gleich wie bei uns halt anwendbar. Also da brauche ich nicht groß rumzureden. Und ja. Genau. Entscheidungen werden bei uns halt innerhalb der Gruppen getroffen und halt immer weitergetragen. Bei uns gibt es immer eine weibliche und eine männliche Sprecher, die dann halt immer dann zu dem Dachverband weitergetragen werden. Und dort wird es dann nochmal alles ausdiskutiert und es wird immer kollektiv entschieden. Also es wird auch halt immer sehr lange über irgendeine Entscheidung ausdiskutiert und die dann eine Entscheidung getroffen. Ja. Genau, ja. Noch andere Einzelpersonen, Gruppen, die sich vorstellen? Ja, was bist du? Ja. Ja, ich spreche Italienisch, komme aus Italien. Innanzitutto un saluto a tutti, vengo da Napoli, sud dell'Italia. Hallo an alle, sagt er, er kommt aus Neapel, aus Süditalien. C'è una città che, da quello che sto vedendo, diciamo all'estero e all'esterno, quindi molto studiata per quello che succede a livello politico e sociale. Für ihn ist es sehr interessant, hier zu sein, weil er das Gefühl hat, dass Neapel von außen sehr, sehr oft analysiert wird. Wegen seiner politischen Prozesse und seiner ganz besonderen wirtschaftlichen und politischen Situation. È una città che ha delle similitudini, ma anche molte differenze rispetto a Berlino e rispetto alle altre città, diciamo, metropoli europee. Also, er sagt, es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten mit Berlin, aber halt auch noch mehr Unterschiede. Und besonders sehr viele Unterschiede, wenn man sich andere europäische Metropolen ansieht. Perché credo che a Napoli non ci sia questo livello di sviluppo dei servizi, del lavoro e in generale del capitalismo. Quindi il contesto, diciamo, delle lotte è un po' diverso. Okay, also in Neapel ist diese ganze kapitalistische Infrastruktur nicht ansatzweise so weit entwickelt wie hier oder wie in anderen Städten. Egal ob das jetzt mit sozialen Diensten zusammenhängt, aber auch mit der Verwertung von Arbeiterinnen. Und das heißt, dass die täglichen Kämpfe in Neapel auf einem ganz anderen Level eigentlich sind als hier. Perché a Napoli essenzialmente esiste una storia molto importante del movimento dei disoccupati da circa 20 anni a oggi e esiste ancora oggi diciamo, un fenomeno, quello degli spazi occupati, dei centri sociali che è molto molto radicato. Also es gibt in Neapel eine sehr sehr starke Organisation der Obdachlosen seit über 20 Jahren und ausgehend davon eine sehr sehr starke Verwurzelung der Centro Sociale, also der Sozialzentrum, was ein bisschen der Name ist für Sports, ist ein bisschen ein anderes Konzept, aber das kommt hier glaube ich beim nächsten, und besetzten Häusern in Neapel. Also es gibt eine extrem starke Verwurzelung innerhalb der Gesellschaft. Ja. Tra i vari temi di cui potrei parlare, Vincent mi ha chiesto di soffermarmi su quello del centro sociale, anche se magari in futuro può essere anche interessante discutere sul cartello elettorale delle ultime elezioni, voteva al popolo e su quello che è legato a questo tema. Però ora mi soffermo sul concetto di centri sociali e di spazi occupati. Konzentriert er sich heute auf die besetzten Häuser und auf die Centri Sociali. Er hätte natürlich noch viel, viel mehr zu erzählen und er findet auch, dass es ein wichtiger Diskurs wäre, auch den hier zu führen, vielleicht in einem anderen Zusammenhang und in Zukunft mit dem, was in den letzten Jahren in Italien passiert ist, mit der Wahl, und dass es aus dieser Bewegung eigentlich, aus dieser selbstverwalteten linken Bewegung in Süditalien eine neue Partei erwachsen ist, die heißt Potere al Popolo. Und ich glaube, wir haben 3,5% bekommen, weil wir nur 1,3%. Aber auch ganz Italien direkt. Ne? Genau. Aber er wird sich heute darauf konzentrieren, über die Centri Sociali zu sprechen. I centri sociali fondamentalmente nascono già negli anni 90, però si sono sviluppati molto nel tempo e oggi hanno una funzione molto diversa da quella iniziale. Perché inizialmente also die Bewegung der Centri Sociali ist schon in den Anfang der 90er Jahre entstanden und sie hatten immer eine sehr sehr sehr starke Bedeutung, aber heutzutage noch mehr als eigentlich früher und die hat sich natürlich auch über die letzten 20 Jahre oder fast 30 Jahre schon auch stark gewandelt. Inizialmente erano più dei spazi in cui si produceva alternativa sul piano culturale, artistico, musicale, sono per esempio molto noi forse penso che siamo quando si nascono negli anni 90. Also am Anfang ging es darum, eine Gegenkultur zu schaffen in diesen Centri Sociali. Egal ob es jetzt über Kunst ging, über Musik oder andere Arten von Kulturen. Er hat jetzt gerade ein Beispiel von Novantano de Poste. Das ist eine Band, eigentlich eine Musikgruppe, die super bekannt ist in ganz Italien in den 90ern und die genau aus diesem Kontext kam und damit aber kulturellen Einfluss auf gesamte Italien genommen hat und nicht nur auf einen kleinen Szenekreis. Oggi invece sono più spazi nei quali si costruisce un'alternativa a livello di servizi, a livello sociale, a livello di assistenza, di mutualismo. Okay, heutzutage hat sich das ein bisschen gewandelt, dass es eher darum geht, eine Alternative zu schaffen zu der öffentlichen Versorgung. Also im Sinne von sozialen Diensten, im Sinne von wie gehen wir miteinander um innerhalb unserer Nachbarschaft. Und wie sind wir alle solidarisch miteinander und wie können wir uns gegenseitig helfen? Also das gemeinsame Miteinander steht heutzutage viel, viel mehr im Mittelpunkt der Ideen. Forse un esempio abbastanza famoso di centro sociale oggi a Napoli è l'ex OPG, che è uno spazio, un ex ospedale psichiatrico occupato, che è uno spazio enorme frequentato direi da centinaia di persone. Che fornisce servizi di assistenza per esempio ai migranti, di auto-organizzazione sul piano per esempio della casa, dei trasporti, promuove lotte e fornisce anche attività ricreative al suo interno. Also ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist das Centro Sociale ExOPG. Das war früher eine psychiatrische Haftanstalt in Neapel und es ist sehr, sehr interessant, das zu sehen, weil es auch nur so die Mauern hat und die Wachtürme und so. Lustigerweise fast verstürmungssicher. Auf jeden Fall ist das, ist, ist das sehr, sehr aktiv. Also ich habe gesagt, da sind mehrere hundert Menschen aktiv involviert und es bietet Aktivitäten und Hilfe an, zum Beispiel für die Migranten, die da sind, eine rechtliche Beratung, Schlafplatzorganisation. Dann ist es aber auch ein Ort für gewerkschaftliche Aktivitäten, für Selbstorganisation von den Leuten, für Bildung. Also ich zum Beispiel selber habe da an einem italienischen Kurs teilgenommen. Aber gleichzeitig auch trotzdem noch für die kreative Entwicklung. Also da gibt es zum Beispiel auch eine Theatergruppe oder einen orientalischen Tanz. Genau, also es ist sehr, sehr umfassend. Genau, was er jetzt nicht gesagt hat, was sie aber unter Kostikation in der Kostikation. Wir haben nämlich sogar auch für alle Menschen, die da hinkommen wollen, umsonst Ärzte. Und da kommen halt nicht nur Leute ohne Versicherungsschutz hin, sondern auch einfach oft Leute aus der Nachbarschaft, die halt ansonsten zu lange warten müssen auf einen Arzttermin oder kein Geld haben für die Medikamente. Ich habe gegeben, NexoPG, Spructa. Quelle che sono le relative mancanze dello Stato italiano, in particolare al Sud Italia, che forse qui sono maggiormente coperti, quindi il piano della sanità, il piano dei servizi, io anche ho fatto un corso di tedesco per esempio, all'ex-OPG. Also er sagt, dieses Ex-OPG oder das Konzept von den Centri Sociali Ossi, heute benutzt halt genau diese Abwesenheit des Staates in der Infrastruktur, in der sozialen Infrastruktur und bringt damit die Leute praktisch zusammen. Ne? Und das ist halt ein großer Unterschied zu hier, weil es in Deutschland relativ gut abgedeckt ist alles. Aber gerade in Süditalien ist es halt teilweise nicht existent. Und das auf einem sehr dramatischen Level und das benutzen die, oder das nutzen die halt und gehen, dadurch, dass sie dagegen gehen und den Leuten da helfen, halt direkt in den super Wald rein. Und er hat halt gesagt, er hat übrigens auch da im Ex-OPG in Deutschland gemacht. Esiste anche un forte movimento di occupazioni di case a scopo abitativo, movimento che però in questo momento è in crisi perché essenzialmente il comune di Napoli ha legalizzato le occupazioni che ci stanno e sta cercando di fornire un'alternativa legale, per cui non esiste più un forte movimento di piazza. Er hat gesagt, also es gibt eigentlich auch ein sehr, sehr starkes, also eine sehr, sehr starke Bewegung zur Besetzung von Wohnhäusern, einfach ohne das jetzt direkt in ein größeres Konzept mit einzubinden, sondern einfach nur, damit Menschen halt Wohnraum haben. Allerdings gibt es jetzt anscheinend gerade aktuell ein Problem, nämlich dadurch, dass die Stadtregierung jetzt alle schon besetzten Häuser legalisiert hat, und probiert, legale Rahmen zu schaffen, um nicht genutzte Häuser zu verwenden, zu benutzen und einzuziehen, nimmt es dieser autonomen organisierten Bewegung so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Per esempio sul piano dell'occupazione ci sono una delibera del comune che ha creato una formula diciamo legale per rendere quei spazi degli spazi cosiddetti beni comuni. Che appunto vengono riconosciuti come spazi nei quali la gente fa attività utili alla collettività e quindi supportati in qualche modo anche dall'attuale sindaco di Napoli. Anche il discorso è tutto. Ja genau, also es geht praktisch darum, dass die, wenn die besetzten Häuser und Projekte, die jetzt existieren oder die irgendwie besetzt werden, wenn die nachweisen können, dass sie was Gutes für die Gemeinschaft tun und damit, das heißt praktisch einen ideologischen Check einmal durchlaufen müssen, dass sie nicht zu radikal sind, dann werden die halt legalisiert und dann ist alles gut. Und, das ist halt ein bisschen, also es, ja, es nimmt halt die Freiheit am Ende, sich selbst politisch zu organisieren. Das ist so ein bisschen hoch und der Bürgermeister nutzt halt diesen Moment, um sich selber zu profilieren. Diciamo che questo movimento ha influenzato l'attuale amministrazione comunale dal punto di vista politico, nel senso che ha comportato uno spostamento a sinistra dell'amministrazione comunale soltanto questi anni, però allo stesso tempo a mio avviso l'amministrazione comunale ha un po' assorbito quei contesti di lotta che c'erano, grazie alla concessione diciamo di queste cose. Also es geht darum, dass diese ganze Bewegung zur Besetzung von Freiraum oder Besetzung von Räumen auf jeden Fall den kompletten administrativen Diskurs deutlich nach links verschoben hat, was eigentlich positiv ist. Das Problem ist nur, dass bei derselben Zeit diese Diskurse halt vereinnahmt wurden durch die Administration und jetzt von ihr genutzt werden. Per questo motivo io credo, diciamo insieme al, al gruppo politico a cui diciamo, partecipo a Napoli, che non bisogna chiudersi nell'orticello della propria, del proprio quartiere o della propria città, ma bisogna diciamo, rimettere al centro la questione politica di costruire un'alternativa a livello generale. Also er sagt, aus den Erfahrungen, die sie aus Neapel gemacht haben, ist es so, dass es nicht mehr reicht, oder dass es ab einem bestimmten Punkt nicht mehr reicht, sich nur in seinem eigenen Viertel zu organisieren oder die Konzentration auf seiner eigenen Stadt zu haben, sondern es muss eine komplette linke Gegenbewegung gefunden werden. Es muss eine generelle Alternative aufgezeigt werden. Und das nicht nur in einem lokalen Bezug, sondern so, so weit wie möglich. Penso che questa diciamo, contraddizione, questo binario di alternative esista un po' ovunque, anche perché per esempio il discorso dei culti, del neomunicipalismo, a Napoli viene preso da alcuni come un modello, però alcuni di quelli che lo prendono come modello poi sono gli stessi che sono entrati nell'amministrazione comunale e hanno un po' ridotto il piano della lotta dal basso, per cui io credo che questo sia un modello da studiare, ma non si può copiare in qual modo dei nostri paesi, ma bisogna insomma capire completamente non il contesto come pensare un'alternativa più complessiva. Es gibt natürlich da immer verschiedene Wege von alternativen Strategien, für die man sich irgendwann entscheiden muss und die man irgendwann gehen muss. Er fand das sehr interessant, das Beispiel aus Rojava zu hören. Und natürlich hat Rojava auch einen Effekt gehabt auf die Leute in Neapel. Für ihn war es nur interessant zu sehen, dass gerade die Gruppen, die sich sehr stark mit dem demokratischen Konföderalismus, also mit dem sehr, sehr stark identifiziert haben, dass dies teilweise die Gruppen waren, die am Ende jetzt in die Verwaltung dann mitgegangen sind und mit denen kollaborieren praktisch. Jetzt gar nicht unbedingt kollaborieren in so einem negativen Sinne, sondern dass die am Ende sich so ein bisschen entfernt haben von der Basisorganisation. Und er findet, das ist eine total wichtige, schöne, tolle Sache, aber man muss halt immer im Kopf behalten, dass es eine lokale Initiative ist und dass man das nicht so auf alles und vor allem nicht auf unsere Realität übertragen kann, genauso wie man nicht eine Erbe 1:1 auf Berlin übertragen kann. Per questo concludendo, per non farlo comunque, che come diciamo un po' di vari dottor Paolo perché mette al centro la necessità di costruire un'alternativa di potere a livello generale, sfruttando diciamo, le attività di mutualismo, di auto-organizzazione, ma vedendole non come un fine ma come un mezzo per costruire un'alternativa di società. Deswegen sagt es so extrem wichtig, oder deswegen würde er sich gerne noch weiter über dieses Projekt mit dem Poter al Popolo unterhalten, was am Ende Macht zum Volk bedeutet oder Macht an das Volk. Weil es nämlich genau darum geht, dass Selbstorganisation und die Solidarität untereinander, dass man sich daran nicht aufhalten sollte, sondern dass das ein Mittel ist, um eine Alternative zu schaffen, die dann breit gesellschaftlich vermittelt werden kann. Ja, er sagt, wenn Fragen sind, dann natürlich machen. Aber ich glaube, es macht er später. Ne? Ja, genau. Wahrscheinlich auch. Wir würden die Fragerunde dann im Anschluss machen, wenn es jetzt aber noch Leute gibt, die sich auch vorstellen wollen oder gucken, ist noch die Möglichkeit da. Wir würden so die nächste Viertelstunde, 20 Minuten in Pause machen. Ja. Ich komme von Basta. Viele von euch kennen uns wahrscheinlich auch. Also wir machen viermal die Woche Hartz-IV-Beratung, verstehen uns als linke Basisorganisation und dazu gibt es einmal in der Woche noch ein Plenum, wo wir quasi alle zusammenkommen. Es gibt verschiedene Arbeitsgruppen, mit denen wir uns organisieren. Also wir machen Begleitung zum Jobcenter, das ist eine von den Arbeitsgruppen. Wir machen einmal in der Woche Essen, also Mittagessen im Anschluss an die Beratung. Ich würde einmal, also um es so ein bisschen kurz zu halten, ich würde einen Beratungstag quasi erzählen, wie der aussieht und daraus sieht man so ein bisschen, wie unsere Organisation funktioniert. Also das ist auch gerade der Beratungstag, wo viele sind, deswegen kann ich dir natürlich jetzt als gutes Beispiel nehmen. Das ist dienstags, mache ich selber Mitberatung, wir sind gerade aktuell 7 Leute, die Beratung anbieten. Die Menschen kommen zu uns mit meistens Hartz-IV-Fragen, aber halt auch, wenn es irgendwelche Formulare gibt, die sie nicht verstehen. Die Beratung ist in Italienisch, Spanisch, Deutsch, Englisch. Es gibt quasi eine Person aktuell, die so ein bisschen erklärt, wie das dann alles bei uns funktioniert, wenn die Leute zu uns kommen. Wir erzählen ein bisschen unser Organisationsprinzip. Und es gibt dann immer zwei Leute, die mindestens Beratung eigentlich mit den Leuten machen. Also es soll quasi ein bisschen wie bei euch in Neukölln halt dieses Gruppenberatungsgefühl soll entstehen. Und halt, das findet auch alles in einem großen Raum statt. Das heißt, die Menschen sollen sehen, dass sie halt quasi nicht allein mit ihrer Problematik sind. Die Idee dahinter ist, dass wir versuchen, über diese Hartz-IV-Beratung quasi mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, aus ihrer individuellen Situation halt so ein kollektives Moment zu entwickeln. Das sieht dann so aus, dass wir im Anschluss an die Beratung die Leute fragen, ob sie uns einen Kontakt erlassen können. Also eigentlich wird jede Person gefragt, ob sie uns einen Kontakt erlassen kann, und jede Person wird auch gefragt, ob sie uns unterstützen kann. Sei es, indem sie selbst auch Beratung anbietet oder dass sie halt, keine Ahnung, es gibt Menschen, die können Autos reparieren, es gibt Menschen, die können irgendwie kochen, backen, was auch immer, Massage, Jonglage, ganz viele verschiedene Sachen, und das nehmen wir alles auf und versuchen daraus dann quasi diese neue Aktivität zu entwickeln mit diesen quasi Fähigkeiten der Leute. Die Idee ist so ein bisschen so eine Art, naja, angelehnt an die 20er Jahre, so eine proletarische Alltagskultur zu entfalten, die sich um unsere Gruppe herum entwickelt. Also wir fragen dann, versuchen die Leute anzurufen, das klappt nicht so gut, weil es einfach sehr aufwendig ist. Fragen Sie, ob Sie Zeit haben, ob Sie vorbeikommen wollen, wenn wir zum Beispiel eine Aktion machen, wenn wir, jetzt machen wir im Sommer ein Straßenfest mit vielen Leuten, die so künstlerische Sachen uns mal gesagt haben. Wir machen verschiedene Schulungen übers Jahr für Leute, die gerne in die Beratung einsteigen wollen. Wir haben angefangen mit 2 Beratungen, sind mittlerweile bei den 4 Beratungen, weil wir halt quasi mehr Leute geworden sind durch dieses Konzept. Eigentlich alle Leute oder fast alle Leute, die Beratung machen, sind selber auch im Jobcenter, kriegen Hartz IV. Genau, das ist so ein bisschen unser Konzept. Die Idee dahinter ist halt, wie gesagt, wir sind über die ganze Woche erreichbar, wir kochen, wir sind da und versuchen halt quasi so ein Anlaufpunkt zu sein für Leute und quasi auch so ein Bildungsangebot zu schaffen. Genau, das kann ich noch sagen. Wir hatten 2-mal haben wir so eine größere Schulung organisiert, wo es quasi vom Anfang, der Ausgangspunkt war so ein bisschen die individuelle Situation, das ging über 5 Wochen bis hin zu einer gesellschaftlichen Analyse. Wie kann ich mich organisieren, was bedeutet Basisorganisierung, dass wir quasi nur mit den Menschen gemacht haben, die zu uns in die Beratung gekommen sind. Wir haben die Leute explizit dazu eingeladen, die Leute haben quasi von sich aus diese Vorlesung selbst organisiert, und es gab danach eine Diskussion mit allen anderen Leuten, da waren nur so 20, 30 Leute da, das war eigentlich sehr nett und viele sind auch geblieben. Und genau das Kochen, was wir jetzt jede Woche anbieten, ist halt auch aus dieser Beratung heraus entstanden. Leute haben gesagt, sie könnten kochen, wir haben sich danach eingeladen, jetzt gibt es eine Kochgruppe, die das halt quasi macht. Gut, dass ihr gekommen seid. Ja, genau, dann wäre jetzt noch Raum für Nachfragen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, weil die ersten Leute, die geredet haben, das ist jetzt schon wieder voll lange her, aber ja, genau. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch daran, was für Fragen aufgekommen sind. Oder gibt es noch Gruppen, die sich vorstellen wollen? Entschuldigung. Okay, dann würden wir... Wegen Nachfragen? Ja. Ja. Also natürlich, wenn wir an den Fragebogen interessiert, weil wir selber an einem basteln. Und dann würde es mich natürlich interessieren, wie das zu schaffen ist, eine kostenlose ärztliche Versorgung für die Nachbarschaft anzubieten, wie das da in Neapel läuft. Garantito dal fatto che c'è nessun forte radicamento, un forte seguito, comunque create diciamo, delle forme di volontariato, questi medici lo fanno in maniera volontaria, e loro attraverso la raccolta fondi, perché quindi lo spazio non quindi i fondi si ritrovano, attraverso la raccolta fondi hanno comprato macchinari e così via, lo sultano da fare tutto questo. Also wenn man irgendwie über einen größeren Kontext spricht von politisierten Menschen, dann treffen sich natürlich auch oder finden sich immer auch Menschen, die eine medizinische Ausbildung haben, zum Beispiel Ärzte oder auch Krankenschwestern oder wer auch immer. Menschen halt, die irgendwas machen können. Und das ist dann alles eine, ja, auf Basis einer freiwilligen Arbeit. Also die gehen dann ihre Freizeit hin und machen das. Und wenn es jetzt, wenn man darüber redet, wie schafft man, also wie kriegt man die ganzen Medikamente ran oder wie kriegt man überhaupt die ganze Ausrüstung, das kostet ja alles Geld. Er sagt, ja, es sind halt irgendwie auch große Orte und große Konzepte und lässt sich halt schon über die eine oder andere Sache immer aus anderen Kanälen immer Geld abzweigen, die das dann halt, oder die Leute geben das halt solidarisch dahin. Ne? Also zum Beispiel, ich habe auch immer in der Nähe von diesem Exo-PG jetzt gewohnt, wo es bei Beispiel reden. Ich bin selber da immer hingegangen und habe mein überschüssiges Insulin dahin gegeben. Und genauso ist es halt, also ja, basiert das praktisch auf einer Solidarität der Leute, die da wohnen. Das ist von den Leuten für die Leute. Genau, also vielleicht um auf die Frage zu antworten, die zweite, wegen der Stadtteiluntersuchung. Also ich kann es jetzt quasi auch nur nachreden, weil ich selbst nicht in der Neighborhood Organizing Group bin, die gerade quasi mit der Moderation beschäftigt ist. Also es nennt sich halt militante Stadtteiluntersuchung und die Leute haben halt sozusagen andere Gruppen angeschrieben, sozusagen auch, um von ihnen zu lernen. Und weil verschiedene Gruppen, die so militante Stadtuntersuchungen durchführen, und um sozusagen den eigenen Fragebogen zu entwickeln, wurde da quasi auch auf die Erfahrung und das Wissen von anderen zurückgegriffen. Und so wie ich das verstanden habe, geht es halt gar nicht um irgendeine statistische Erhebung, sondern es geht halt wirklich darum, einfach zu fragen, was bewegt die Menschen, aber auch darüber, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und einfach auch auf sich selbst aufmerksam zu machen. Okay, es gibt Leute, die beschäftigen sich gerade mit Basisorganisierung, gleichzeitig als Einladung für die Leute. Das Schwierige ist, okay, wir haben noch keinen festen Raum, wo wir die Leute einladen können, so. Deswegen arbeiten wir jetzt auch gerade so mit, es gab neulich ein Kiezbankett Anfang Mai, wo wir quasi einfach im öffentlichen Raum hier in Wedding gesessen haben, Essen dabei hatten, quasi auch an die Haustüren in den umliegenden Straßen halt Flyer einfach gesteckt haben und die Leute dazu eingeladen haben, kommt auch, bringt was mit oder nicht, aber kommt einfach her. Und da lagen dann zum Beispiel auch so große Plakate auf dem Boden, wo dann die Fragen teilweise nochmal draufstanden, was, also in die Richtung, aber wenn ihr da Ergänzung habt. Die Fragen, die wir da ausgelegt haben, die hängen drüben im anderen Raum. Kannst du auch gleich mal nach Hause gucken und für den Fragebogen können wir uns auch. Und wenn eigentlich eine gar nicht dabei ist, ist das so ein So der Ziel des Fragebogens ist, um mit Menschen oder den Menschen entsprechend in Kontakt zu kommen, die ins Kiezhaus zu holen und gleichzeitig. Deswegen auch der Begriff militanter Fragebogen. Es soll halt eine kämpferische Haltung bei der Person erzeugen, die man gefragt. Also es soll am Ende rauskommen, dass die Person die Gründe dieses Problems in einem kapitalistischen System sieht und halt nicht bei sich selbst oder bei irgendeinem Künstlerin ist. Okay, dann hier eine Meldung. Ja, ich habe eine Frage, nicht aus Paris. Wir haben ein Haus besetzt und da wohnen ganz viele Leute aus Tschetschenien drin. Mich würde interessieren, wie ihr da in den Kontakt gekommen seid. Also ihr habt bestimmt nicht vorher schon zusammengearbeitet. Oder wie doch irgendwie? Ja, ein paar Personen von unserer Gruppe, VR und Leuten aus so Flüchtlinge aus Russland gearbeitet, die vor allem aus Tschetschenien kommen. Und ja, so ist das gelaufen. So. Dann hat man ein paar Fragen. So. In Berlin gibt es so die Berliner Linie, irgendwie innerhalb von 2 Tagen werden alle Besetzungen geräumt, egal wie die Verhältnisse sind. So wie ist es bei euch, dass so eine Besetzung hält? Und dann die zweite Frage ist so, klar, Geflüchtete gibt es auch hier, aber hier ist immer eher eine ganz große Angst davor, den Repressalien auszusetzen, falls eben dann auch zu einer Abschiebung führen kann. Wie gehen die mit dem Risiko um oder gibt es das? Ja, ich glaube, dass der erste Teil deine Frage, das hat natürlich mit der politischen Situation in den verschiedenen Ländern zu tun. Wir hatten ein Beispiel von Italien, ich glaube, es ist, ich weiß nicht, Frankreich ist vielleicht zwischen die beiden Länder, sodass wir können Häuser besetzen. Aber sie hatten nicht diese zentrale Rolle, dass das in Italien zum Beispiel spielen kann. oder soweit was ich weiß darüber. So, das ist möglich, das ist immer schwerer, aber das geht noch. Und je mehr Leute das machen, desto einfacher wird es sein, das weiterzumachen. Ja, für den Leuten, dann kommt auch die Frage, die haben einfach keinen Aus. So, das ist entweder draußen zu bleiben oder äußern zu besetzen. Und es gibt in Frankreich mehrere politische Besetzungen, aber vor allem gibt es viele Leute, die äußern besetzen, weil sie keine andere Wahl haben, keine andere Möglichkeit haben. Und das ist auch nur so. Die werden das nicht auf den Gebäuden meinen, dass sie da wohnen, aber das existiert auch. Und für den Menschen, die da wohnen, ich meine, ein paar warten noch auf Antworten, ein paar andere werden auf jeden Fall keine Hilfe der Stadt geben. So, und den Abschiebungsrisiko, also auch wenn man draußen schläft, dann ist das auch eine persönliche Entscheidung. Genau, ich hatte eine Nachfrage nach Magdeburg an euch. Ihr tretet ja schon relativ explizit als Präsidentengruppe auf im Namen schon. Was ist so eure Erfahrung, wie Nachbarinnen und Nachbarn darauf reagieren? So, also das ist, wie ist da so der Umgang? Also, naja, Gemischtheit. Einmal in Finsterwalde gibt es relativ gute Erfahrungen damit. Also, ich habe sowohl in Finsterwalde jetzt gelebt, als wie ich jetzt in Magdeburg wohne. In Finsterwalde, müsst ihr euch vorstellen, ist 18.000 Einwohner groß halt. Und da kennt fast jeder jeden. Und da ist es halt nicht so entpersonalisiert. So. Ich hab, das heißt, einer meiner Genossen, hat den Verfahren Finsterwalde und die komplette Straße wusste das, weil er dann halt abgeführt wurde und so weiter so. Und da besteht ein ganz anderer Kontakt, so, dadurch, dass es nicht so personalisiert ist. Und viele Leute finden das halt gut. Es gibt dann jetzt die Leute, mit denen wir größtenteils in Kontakt sind, haben halt auch ein berechtigtes, hier läuft irgendwas falsch, dieses Gefühl, was jetzt viel von den Faschisten halt aufgenommen wird halt und für sie instrumentalisiert wird. Geht ja halt auch andersrum so, sondern okay, da wird aktiv gekämpft und die machen ja wenigstens was und so weiter. Und also durch diese persönliche Ebene geht das. Und in Magdeburg ist das halt auch zweischneidig. In Magdeburg ist ein Stück weit entpersonalisierter, aber wir machen zum Beispiel hier ist auch ein Straßenfest, wo viele, viele Leute kommen. Ich glaube, letztes Jahr waren es zwischen 300 und 400 Leute so. Und na klar, gehen wir auch die Oma von gegenüber, die dann halt gut gemeinte Ratschläge gibt und so weiter. Und die dann halt auch immer halt rummeckern wegen den Bullen und so, wenn die dann wieder vor der Tür stehen. Die sind dann halt auch andersrum auch wieder beschweren, wenn Jugendliche vorm Laden wieder zu laut waren. So. Also da ist halt schwierig, die Balance zu finden. Und natürlich gibt es halt auch Leute in der Straße, die uns absolut nicht leiden können, die filmen und dann wieder auf Facebook posten, das sind die Bösen aus dem Infoladen wieder und so weiter. Was wir probieren halt, wir versuchen uns halt nicht zu entradikalisieren, wir versuchen es aber vermittelbarer zu machen. Wir versuchen mehr mit den Leuten zu reden und uns halt nicht mehr so abzukapseln und wir sind hier in unserer kleinen heilen Welt, sondern wir versuchen immer einen Dialog anzustreben. Und über den Dialog und die Diskussion halt, sei es mit unseren Kolleginnen auf der Arbeit oder jetzt halt wieder an der Straße, damit in Kontakt zu kommen halt. Die Volksküchen, die finden halt jetzt im Sommer halt auch mal draußen statt so. Und da wird halt geguckt, dass man jetzt halt, wenn dann ein Fahrradfahrer kommt, dass man da wenigstens Platz macht. Es wird immer so geguckt, dass die Hunde halt nicht irgendwelche Leute anspringen und sowas, aber es wird gelacht. Aber es passiert ja allzu oft halt so, dass einfach nicht auf die Umgebung geachtet wird und nur für sich selber geguckt wird. Und das versuchen wir zu überwinden und halt auch den Leuten oder den Nutzerinnen des Ladens halt im Moment zu umsehen. Ich weiß nicht, ob das so deine Frage war. Ja. Oder? Ich Sonst noch Nachfragen? Ich habe noch eine ganz kleine. Ja, sorry. Das ist eine ganz große. Die sagt das Reinhold, wann hat die gelebt? Ja, so Ende des 19. Jahrhunderts hat sie also in Berlin gelebt. Okay. Stimmt die selbe Stadt, dieselbe Frage wie davor schon auch nochmal, wie man euch interessant ist, bei euch auch wahrgenommen wird, weil ich glaube, es wäre sehr aufwendig sozusagen, dass sozusagen direkt und sozusagen verhältnismäßig sehr aufwendig und nicht sozusagen die Straße, wie das, was es davon werden wird. So. Ja, ich würde gerne darauf antworten. Also tatsächlich kommt es so ein bisschen auf den Rahmen an. Aber wir machen relativ positive Erfahrungen, weil auch wenn viele Leute nichts damit anfangen können, also wir haben halt zum Beispiel häufig den Infostand, das ist so zusätzlich zu den Ausstellungen oder Plakaten, die wir machen, immer so der politische Teil ist auch so umsonst gemacht zum Beispiel. Und das regt ja sehr, sehr viel Diskussion an. Es kann von der Oma aus dem Nachbarkind sein, die sich eine Broschüre zur Besetzung durchliest und sagt, nee, so meins ist es nicht. Aber trotzdem, wenn die super negativ ist, bis irgendwie zu Jugendlichen, die sagen, oh ja, Anarchismus ist doch hier voll rechte Stärke drin. Und dann kommst du halt einfach in ganz andere Gespräche rein und es ist eine Möglichkeit, mit eben Vorurteilen zu brechen. Ich glaube, gerade weil die Menschen halt ein Beispiel haben, wie so, wie macht diesen Umsonstflohmarkt, das finden alle toll erstmal. Also da gibt es relativ wenige Restaurantinhaber, die sich da beschweren. Aber ist es halt einfach zu zeigen, so ja, so, das ist so die Grundidee von uns und dann zu sagen, okay, wir sind jetzt eben nicht das, was sie sich darunter vorstellen. Klappt, das finde ich eigentlich ganz gut. Und wir versuchen halt auch möglichst dann direkt auch auf die Leute zuzugehen und das Gespräch auch zu suchen, was manchmal schwierig ist mit verschiedenen Menschen, aber halt auch oft sehr sinnvoll. Und was auch dazu führt, dass halt Leute, also ich weiß nicht, eine schönere Situation, die wir mal hatten, auch wir machen den Umsonstflohmarkt auf einem öffentlichen Platz unangemeldet und so, war, dass das Ordnungsamt vorbeikam und umgestresst hat. Von uns kein Mensch was gemacht hat, aber Leute, die überhaupt nichts, also einfach nur Menschen, die auf diesem Flohmarkt rumstanden, aus der Nachbarschaft irgendwie die zur Sau gemacht haben, was sie denn wollen, weil sie hier sind doch nur Nachbarn und alles umsonst und so. Was dazu geführt hat, dass das Ordnungsamt dann auch irgendwie abgezogen ist. So, was wir sehr, sehr nett fanden. Ich würde das auch nochmal daran anknüpfen. Ich glaube, wir besprechen ja schon so etwas, indem wir ansprechbar sind, was ihr auch gemeint habt. Wenn man einfach, weil das Ding von so einer Entpersonalisierung funktioniert halt so, dass dann die linksextrem sind oder die links, also ich bin jetzt so ein bisschen reproduziert, sorry, linksradikal. Aber das ist sozusagen, das besprechen wir schon dadurch, dass wir einfach ins Gespräch kommen mit den Leuten und die Leute dann ein nettes Gegenüber haben, die denen erklären, was sie gerade für eine politische Idee haben, was sie machen. Und dann ist das so eine ganz andere Erfahrung für viele. Und ich habe jetzt gerade am Sonntag, irgendwann hat die Person, mit der ich mich unterhalte, eine Wandzeitung, eine interaktive, auch zum Thema 1. Mai, kann man ihn retten in Berlin. war sehr spannend. Irgendwann habe ich dieses gebunden mit einem Gespräch mit jemandem, der dann so nach einer Viertelstunde meint, ich bin übrigens von der FDP. Ich gehöre zur anderen Seite und so weiter. Und der dann aber meinte, ich finde das super, was ihr macht, das auch nochmal bestätigt hat, dass er eigentlich so ein Stereotyp hat von dem, was eigentlich linksradikale Ideen und Kritik heißt, und das immer nur im Zusammenhang gebracht wird von G20. Und das sind auch Gelegenheiten, die wir nutzen können, weil ich habe dann nicht gesagt, ja, die bösen G20er, sondern da hat für mich dann auch war kein Punkt der Entsolidarisierung, sondern das war ein Punkt, wo jemand immer gerade zuhört, so, der das halt sonst nur über die Presse erlebt. Also wenn wir nutzen das dann einfach auch als Gelegenheit und eigentlich, finde ich, war es jetzt nicht so, dass dann Leute verstört waren von irgendwie, wir sind alle Schiss. Noch eine Frage, vielleicht ist es, ich stelle die Frage kurz, dann könnt ihr auch gucken, vielleicht passt ihr auch den nächsten Teil rein. Also geht vor allem eher so Richtung den Genossen aus Italien oder aus Frankreich, vielleicht, also weil ihr auch große Treffen wahrscheinlich habt mit der Nachbarschaft oder in dem Projekt, in dem ihr seid. Mich interessiert sehr stark, wie sieht eine Moderation von so einem Treffen aus, wie kommt man zu einer demokratischen Entscheidungsfindung in größeren Treffen, weil ich glaube, also wir selber stehen oft an der Schwierigkeit, dass wir da keine Praxis dazu haben. Wie kann man guten Treffen machen, wo mehr als 20, 30 Leute sitzen und irgendwie so da eine Moderation hinzukriegen, die trotzdem alle Leute mitdenkt und trotzdem irgendwie halt eine demokratische Entscheidungsfindung am Ende halt herstellt. Und ich glaube, das fände ich total interessant, wie solche Strukturen sich entwickelt haben bei euch. Also wir wollten auch später noch über den Punkt der Kommunikation auf mehreren verschiedenen Sprachen reden. Vielleicht können wir das dann verbinden oder so. Also einmal das halt ein Also ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht, aber... Ich muss gerade sagen, es tut mir leid, ich habe den Anfang der Frage überhaupt nicht gehört, weil ich gerade noch was anderes übersetzt habe. Also ich kann es ganz kurz zusammenfassen. Mir ging es darum, wie finden Entscheidungsprozesse bei euch statt, weil ihr ja bestimmt euch auch in größeren Versammlungen trefft, so wie sehen diese Versammlungen aus, wie wird das moderiert, wie kann man dann einen demokratischen Entscheidungsprozess herbeiführen? Okay. Wollen wir das jetzt machen oder dann? Wir können das gerne nachher machen. Ich würde es dann nach der Pause machen und auch mit dem Gedanken, wie können wir so eine große Gruppe moderieren, wenn nicht alle die gleiche Sprache sprechen, also wieder an alle beteiligen, weil das auch bei uns ist. Ja. Aber dann würden wir erst bis es bis um halb oder 15 Minuten Pause, also bis kurz vor halb und dann.